Ein Ring aus aufgeschichteten toten Hölzern, wie im Kreis aneinandergereihte Scheiterhaufen. Im Harz ein Hexenkreis? Der Durchmesser beträgt etwa 60 Meter. An vier Stellen kann man das Innere betreten, über Steine mit Gravuren Air, Flora, Aqua und Fauna. Zwei Stelenpaare am Ost- und Westeingang. Und jetzt? Woran erinnert uns der Ring der Erinnerung? Woran soll er uns erinnern? Wie gehen wir mit solcher Metaphorik um? War die Grenze eine Dornenkrone? War die DDR ein Hexensabbat? Sollen wir sehen, wie gut es aussieht, wenn Gras über etwas wächst? Worüber? Über totes Holz wie im Wald? Wer ist schon für Waldsterben? Wie viel Wildwuchs lassen wir zu? Was geben wir dem Verfall preis? Was wird gepflegt? Was wird gezielt gerodet? Wer achtet, dass nur dort wächst, wo Wuchern erlaubt ist?